Atrio nickte und bedeutete Bastian, still zu sein und bei Fuchur zu bleiben. Dann kroch er, ohne das geringste Geräusch zu machen, auf dem Bauch fort. Es dauerte lange, ehe er zurückkam. »Ich bin um das ganze Schloss herumgepirscht. Es gibt nur diesen einen Eingang, aber der ist so gut bewacht. Nur ganz oben auf der Spitze des Mittelfingers habe ich eine Dachluke entdecken können, an der keiner von den Panzerriesen zu stehen scheint. Aber wenn wir mit Fuchur hinauffliegen, werden sie uns unbedingt sehen. Die Gefangenen sind wahrscheinlich im Keller. Jedenfalls habe ich einmal wie aus großer Tiefe einen langen Schmerzensschrei gehört.« Bastian dachte angestrengt nach. Dann flüsterte er: »Ich werde versuchen, diese Dachluke zu erreichen. Du und Fuchur, ihr müsst inzwischen die Wächter ablenken. Tut irgendetwas, das sie glauben macht, wir würden das Eingangstor angreifen. Ihr müsst sie alle hierher locken. Aber nur locken, verstehst du? Lass dich auf keinen Kampf ein. Inzwischen werde ich versuchen, von hinten an der Hand hinaufzuklettern. Halte die Kerle auf, solange es geht, aber geh kein Risiko ein. Lass mir ein paar Minuten Zeit, ehe du anfängst.« Atrio nickte und drückte ihm die Hand. Dann schlüpfte Bastian durch die Dunkelheit davon. Er schlich in einem großen Halbkreis um das Gebäude herum. Kaum hatte er die Rückseite erreicht, da hörte er auch schon Atrio laut rufen: »He da! Kennt ihr Bastian Balthasar Buchs, den Retter Phantasiens? Er ist gekommen, aber nicht, um die Gnade Xayides zu erbitten, sondern um ihr noch eine Chance zu geben, die Gefangenen gutwillig freizulassen. Unter dieser Bedingung soll sie ihr schmähliches Leben behalten.« Die schwarzen Panzerriesen schienen einen Augenblick lang unschlüssig. Aber nur einen Augenblick lang. Dann stürzten sie auf Atrio zu. Man hörte ihre Schritte mit Tallen stampfen. Auch die Schatten an den Fenstern kamen nun in Bewegung. Sie verließen ihre Posten, um zu sehen, was es gab. Andere drängten in großer Menge aus der Eingangspforte. Als die ersten Atrio fast erreicht hatten, entwischte er ihnen wie ein Wiesel, und im nächsten Augenblick tauchte er auf Fuchur sitzend über ihren Köpfen auf. Die Panzerriesen fuchtelten mit ihren Schwertern in der Luft herum und sprangen hoch, doch konnten sie ihn nicht erreichen. Bastian huschte blitzgeschwind zum Schloss und begann, an der Fassade hinaufzuklettern. Stellenweise halfen ihm die Fenstersimse und Mauervorsprünge, aber häufiger noch konnte er sich nur mit den Fingerspitzen festhalten. Er kletterte höher und immer höher. Einmal bröckelte ein Stückchen Mauer ab, auf dem sein Fuß Halt gefunden hatte, und sekundenlang hing er nur noch an einer Hand. Doch er zog sich hinauf, konnte einen Griff für die andere Hand finden und klomm weiter. Als er schließlich die Türme erreichte, kam er schneller voran, denn der Abstand zwischen ihnen war so gering, dass er sich zwischen sie stemmen und so in die Höhe schieben konnte. Schließlich hatte er die Dachluke erreicht und schlüpfte hinein. Tatsächlich war in diesem Turmzimmer keiner der Wächter. Wer weiß warum. Er öffnete die Tür und sah eine eng gewundene Wendeltreppe vor sich. Geräuschlos machte er sich an den Abstieg. Als er ein Stockwerk tiefer kam, sah er zwei schwarze Wächter an einem Fenster stehen und schweigend beobachten, was dort unten geschah. Es gelang ihm, hinter ihnen vorbeizuhuschen, ohne dass sie etwas merkten. Über andere Treppen, durch Gänge und Korridore schlich er weiter. Eines war sicher: Diese Panzerriesen mochten im Kampf unüberwindlich sein, als Wächter taugten sie nicht viel. Endlich erreichte er das Kellergeschoss. Glücklicherweise waren hier die Wächter offenbar alle nach oben gelaufen, um den vermeintlichen Bastian Balthasar Buchs zu fangen. Jedenfalls war keiner von ihnen zu sehen. Fackeln steckten in den Wänden und erleuchteten ihm den Weg. Tiefer und tiefer ging es hinunter.